Alle übersteigenden Bildung und Ansprüche sind zurückzuschrauben. Eine Vereinfachung und Vereinheitlichung des Höhe- und des Berufsschulwesens, eine Einschränkung des Zustroms zu den akademischen Berufen und eine sorgfältige Auslese auch unter den Studenten hat stattzufinden. Zur theoretischen Bildung Ungeeignete sind so frühzeitig auszuschalten, dass sie ihrer Befähigung entsprechend in die praktischen Berufe abgeleitet werden können.